Agamemnon, Teil 2. Chor: Agamemnon, Kassandra, Klytämnestra. Klytämnestra: Ihr Bürger Argos, unserer Stadt Ehrwürdigste, nicht nehm ich Anstand, mein Verlangen zum Gemahl euch auszusprechen, denn im Zeitenlauf vergeht die blöde Scham den Menschen. Nicht, wes andre mich belehrt, mein eignes Jammerleben sag ich an. Solang als lange jener stand vor Ilios, erst, daß ein Ehweib ihrem Ehgemahl entfernt einsam daheim muß sitzen, o welch Schmerzgefühl! So manch Gerücht vernimmt sie neu aufregendes, wie dieser ankommt, jener, dann dem schlimmen Weh ein schlimmeres zufügt, lautend beide durch das Haus. Ja, wenn der Wunden solche Zahl getroffen hat, den Gatten, als nach Hause hergebracht der Ruf, er ist im Sprichwort mehr durchlöchert als ein Netz. Wär er so oft gestorben, als die Sag erscholl, ein Dreigestalter Geryon, der zweite Traun, oft oberwärts hier, denn von unteren red ich nicht, dreifach gemessenes Erdgewandes rühmt er sich, einmal in jedem Leibeswuchs hinweg getilgt. Ob solcher Kundschaft immer neu aufregender, ward oft ein hochher schwebend Seil um meinen Hals gelöst von andern, die mit Gewalt mich überrascht. Deswegen steht auch nicht der Sohn zugegen hier, der teure Sprössling dein und meiner Traulichkeit, wie er sollt, Orestes. Nicht verwundre dich darob, denn den erzieht dein wohlgesinnter Speergenoss Strophios von Phokis, der das mißliche Wehgeschick mir warnend aussprach, wie in Gefahr vor Ilios du schwebtest und wie das Volk in herrscherlosem Lärm gar leicht die Ratsmacht stürzte. Denn so ist der Mensch geartet, daß er gern, wer sank, nachstößt noch mehr. Und dieser Vorwand, glaub es, ist truglos gemeint. Mir aber sind der Tränen reichlich strömende Quellbäche so vertrocknet, daß kein Tropfen blieb. An den spät geschlossenen Augen schon empfind ich Schmerz vom Weinen, wann um dich gestellte Feuerwach also getäuscht blieb immer. Dann im Traumgesicht ward durch der Mücke Sumsen oft ich aufgeweckt, die leises Flugs hinschwirrte, wann um dich Gefahr ich schaute, mehr noch als des Schlafes Zeit umfasst. Nun ich das alles überstand, gramloses Sinns, wohl nennen darf ich diesen Mann des Geheges Hund, ein Schiff erhaltend Segeltau des hohen Dachs, fußfeste Grundsäul, ein geborenes Vaterkind und Land, erschaut von hoffnungslosen Segelern des schönsten Tages frohen Blick nach Wintersturm, dem Wandersmann, der durstet, frische Flut des Quells. O selig, wer dem Zwang des Schicksals ganz entfloh, ihn halt ich wert, nun solcher Herzergießungen. Sei fern nur Missgunst, haben wir doch Not zuvor genug erduldet. Nun, o du mein teures Haupt, steig ab von diesem Wagen, Doch nicht setz in Staub den Fuß, o König, ihn, der Trojas Burg zertrat. Jungfraun, was säumt ihr, denen ward vertraut das amt, des Weges Grund zu kleiden mit Fußteppichen? Schnell werd in Purpurdecken eingehüllt die Bahn, wie heim den unverhofften Mann wohl führt mit Recht. Das andre dann wird Eifer unzwingbar dem Schlaf anordnen rechtlich, was der Götter Rat verhängt. Agamemnon. Entsprossene Ledas meiner Burg Obhüterin, von meines Abseins Dauer sprachst du wohlgemäß, solang die Red ausdehnend, doch ein schicklicher Lobspruch aus andrer Munde käm er ehrenhaft. Auch nicht im andern wolle mich nach Weiberbrauch verzärteln, nicht auch, wie dem Barbarkönige, sei laut mit Erdfall zugejauchzet mir der Gruß, und nicht gewandt ausbreitend schaffe mir die Bahn neidvoll, nur Götter so zu ehren heischt die Pflicht. Doch über buntes Prachtgeweb ein Sterblicher hinschreiten kann ich keineswegs ohn alle Furcht. Als Menschen sag ich, nicht als Gott, verehret mich. Auch sonder Fußdeck und der Kunst vielfach Gewirk erhebt der Ruf mich, und ein nicht verdrehtes Herz ist höchste Gottesgabe. Selig preist den Mann, der seines Lebensende schloss in süßer Ruh, wenn alles so ausginge, wohlgemut wär ich. Klytämnestra. Nun sage das doch nicht entgegen meinem Sinn. Agamemnon. Den Sinn erfahr es, wend ich nicht zum Schlimmeren. Klytämnestra. Hast du's den Göttern wohl aus Furcht so angelobt? Agamemnon. Wenn einer, wohlbesonnen sprach ich den Beschluss. Klytämnestra. Was täte Priamos, meinst du, hätt er das vollbracht? Agamemnon. Gewiß auf Pracht gewanden, mein ich, wandelt er. Klytämnestra, drum jetzo nicht vor Menschentadel allzu scheu. Agamemnon. Doch wahrlich, Ruf im Volkesmund hat große Kraft. Klytämnestra. Wer unbeneidet, ist auch nicht beneidenswert. Agamemnon. Traun nicht dem Weib anständig ist Begier des Kampfs. Klytämnestra. Doch Segensmännern steht besiegt sein auch noch wohl. Agamemnon. Ist dir der Obsieg dieses Streites denn so wert? Klytämnestra. Gib nach, die Obmacht nun denn, lass willfährig mir. Agamemnon. Wohlan, wenn dir's so dünket, löse man sogleich die Sohlen mir, dienstbares Ganggerät dem Fuß. Träd ich beschuht der Götter Purpurteppiche, mich sträfe fernher scheler Blick der Eifersucht. Sehr scheuen muß ich selbst Verderbung, wenn mein Fuß verderbt den Reichtum, dies so teure Pracht gewandt. Hiervon denn also, diese nun die Fremdlingin, empfange freundlich, wer gelind ausübt die Macht, ein Gott von fern her, schaut auf ihn mit Gnadenblick, denn willig trägt niemand des Sklavendienstes Joch. Sie, als der großen Kriegesbeut erlesenes Kleinod, des Heeres Gabe, kam mit mir daher, da nun ich folgsam dir zu sein mich umgewandt, will ich zur königswohnung gehn, die purpurbahn. Klytämnestra. Ein weites meer ist, wer erschöpft doch seinen raum, daß vieles purpurs silberwerte sprudel stets erneuend aufnährt, schön zu färben prachtgewand, und unser haus ist, dank den göttern, dessen herr. Besitzen doch ermangeln nicht kennt diese burg, viel, viel zum fußtritt hätt ich prachtzeug angelobt, wer offenbart mir's in den orakelwohnungen, da rettungsdank für diese seel ich bereitete. Wenn wurzel da ist, buscht gespross am haus empor, ein schattendach ausbreitend vor dem hundsgestirn. Nun du gekehrt bist zu des hauses altem herd, nun kehrte wärm erst, die bei wintersturm durchglüht. Wann aber zeus ausschafft des herlings bitterkeit zu wein, sodann herrscht kühle durch die Wohnungen, nachdem der Mann vollendet heimwärts sich gewandt. Zeus, Zeus vollender, meinen Wunsch vollende du, empfohlen sei dir, was du auch vollenden magst. Chor, Kassandra, Chor, erste Strophe. O, woher, daß jene Schau, unverrückt mir vorgestellt, meinen Geist so bang umschwebt mit Ahnung und ein Getön unbestellt, unverlohnet, mir weissagt, nicht verspeiend solches, wie rätselhaftes Traumgetäusch, wählt vertrauende Kühnheit zum Sitz den Herzensthron? Wie lange seid mit ausgeworfnem Steuertau nah dem Sande die Schiff anknüpfte, bald gen Ilios auszugehn, der Flotte her. Erste Gegenstrophe. Hell mit Augen seh ich nun Wiederkehr, mir Zeuge selbst, dennoch singt mir ohne Klang der Lyra grausen Gesang, der Erinnys aus innerem Antrieb, selbst mein Geist, der nicht durchaus hegt der Hoffnung süß Vertraun, nicht auch bangt es umsonst mir in Furcht vollendender Gerechtigkeit, wild umgewirbelt, bebt das Herz, o daß doch der Erwartung etwas nur als Trug versenk hin zum Unvollendeten. Zweite Strophe. Zu dem Vollgenuß ganz hin der Gesundheit unerstrebbar fernt sich das Ziel, denn Schwäch haust an der Mauer benachbart, Glück auch im gradesten Lauf schelte dem Mann am verborgnen Grundfels. Wer vom schweren Eigentum weg ein Teil mit Zaudern wirft, haltend Maß der Schleuderung, nicht verfällt ihm ganz das Haus, zwar des Unglücks voll genug, nicht zu Grund auch fährt das Schiff, Traun, viel Gabe ja reichlich gespendet von Zeus und aus jährlichen Furchen der Saatflur, Band des Hungers Seuch hinweg. Zweite Gegenstrophe. Doch entsank dem Mann einmal vor den Fuß hin der Entseelung dunkeles Blut, wer ruft's wieder hinauf mit Beschwörung, hat doch den Meister der Kunst, Tote zu wecken, gehemmt, Kronion. Wenn des Schicksals Mörder nicht, kraft des gottverliehnen amts hemmte meeres kund zu thun vorgerannt der zunge wehr auszuströmen dies mein herz jetzt im finstern murrt es dumpf voll unmuthes und nicht durch hoffnung gelabt ein ersprießliches werk zu entwickeln weil in funken glimmt der geist chor cassandra klytämnestra klytämnestra tritt auch hinein dort dich cassandra red ich an dich hat gebracht zeus ohne zorn in unser haus daß du auch reichest flut der hand im dienenden gewimmel stehend nah des segnenden zeusaltar steig ab von diesem wagen laß den übermut selbst ja der sohn alkmenes sagt man hat vor dem verkauf geduldet und das joch gefühlt aus zwang ward nun vom schicksal zugewogen solches los viel dank verdient uralt beglückter herren gunst die aber unverhofftes wohl einernteten sind rauh dem dienstvolk überall zur ungebühr bei uns empfängst du was erheischt die billigkeit chorführer dir ausgeredet hat sie traun ein klares wort und nun ins netz vom dunklen schicksal eingestrickt volk ist das herz folgsam doch unfolgsam erscheint's klytämnestra wohlan wofern nicht einer schwalbern stimme gleich wildfremdes barbarlautes nur sie mächtig ist ins innere herz ihr sprechend überred ich sie chorführer gib nach das beste was die zeit will redet sie folg ihr verlassend dieses prachtgeschirres thron klytämnestra nicht draußen hier um jene hab ich muße nun zu weilen denn am hausaltar im mittelraum steht schon zur schlachtung vor dem feuer das opfervieh da nimmermehr wir hofften solches heilsgenuß du willst du etwas dessen tun nicht säume noch wenn du denn uneinheimisch nicht vernimmst das wort dann statt des lautes rede barbarhaft die hand chorführer ein klarer wortausleger mag der fremdlingin not sein sie tut wie neugefangnes berggewild klytämnestra traun völlig rast sie und gehorcht ungutem sinn als die verlassend ihre neugefangne stadt herkommt und nicht den zaum zu tragen lernet sie bevor in blutigem geifer ausgeschäumt der grimm nicht will ich mehr hinschwatzend mich entwürdigen chor cassandra chorführer ich aber voll mitleides nicht ereifre ich ihr wohlan du arme deinen wagensitz verlaß und hier dem notzwang weichend heb als neu das joch cassandra erste strophe o du du geschick o erdmacht apollon apollon chorführer warum so ängstlich aufgeschrien zum Loxias? Kein solcher Ehr, dem Jammerklage darf sich nahn. Cassandra, erste Gegenstrophe. O du, du Geschick, o Erdmacht! Apollon, Apollon! Chorführer, mit neuem Unheiltone rufet sie den Gott, dem nicht gemäß ist, weherufen beizustehn. Cassandra, zweite Strophe. Apollon, Apollon, du bahnwart zum unheile mir, unheil mir schufst du, und nicht halb, zum zweiten mal. Chorführer. Weissagen wird sie, scheint es, eignes mißgeschick, es weilt die gottheit auch im sklavensinne noch. Cassandra. Zweite Gegenstrophe. Apollon, Apollon, du bahnwart zum unheile mir, wohin doch trug mich deine bahn, an welches haus? Chorführer. Ans haus der Atreionen, wenn du's nicht vernahmst, so sage dir's ich, keiner lüg, auch zeihst du mich. Cassandra. Dritte Strophe. Götter verhaßt das Haus, häufiger Schuld bewußt, innerer Mord und geknüpftes Seil, des Mannes Schlachtbank und die Flur mit Blut gesprengt. Chorführer. Scharf witternd scheint die Fremde gleich dem Stöberhund zu sein, sie spürt rings, wessen Mord sie werd erspähn. Cassandra. Dritte Gegenstrophe. Solcherlei Zeichen dort, schaue doch, darf ich traun, jammernde Kinder da, Metzelung, gebratenes Fleisch auch, selbst vom Vater eingeschmaust. Chorführer. Kund ist der Ruhm uns deiner Gab im Prophezeihn, längst kund, jedoch Weissager, gar nicht, nicht suchen wir. Cassandra. Vierte Strophe. Jo, des Leids, was doch ersinnt sie da, wie unerhörten Greuel, wie groß, was hier im Hause sie ersinnt, das Weh, wie schmerzhaft dem Blutsfreund, wie heillos und Rettung, entfernt steht sie weit. Chorführer. Nicht sind mir deutlich diese grauen Weissagungen, doch jene kenn ich, rings davon ja tönt die Stadt. Cassandra. Vierte Gegenstrophe. Unselig Weib, ja, du vollendest das, da du des Ehebetts Gemahl mit lindem Bart erquickest, wie doch sprech ich's aus, als bald nun erfüllt sich's und mordlüstern streckt schon sie Hand aus und Hand. Chorführer. Noch nicht versteh ich, nun ja gar bei rätselhaft verworrnem Schicksal dunkel stockt ratlos mein Sinn. Cassandra. Fünfte Strophe. Weh mir, o Graun, o Graun, was doch erscheint mir dort? Ein Todesgarn des Hades? Netz ist die Schlafgenossin, sie, Mitschuldige des Mords, entzweit ist das Geschlecht rastlos, o mit Geheul umheult solche Gräuelopferung. Chorführer. Sechste Strophe. Was da für Unheil laute, heißest du dem Haus entgegenjubeln? Nicht erheitert mich das Wort. Alle. Mir an das Herz heran dränget sich feuerrot das Blut, völlig wie den Speer fallenden es auch erstirbt, indem Nacht das Aug hüllt, wie eilt des Fluchs Ata schnell. Cassandra. Fünfte Gegenstrophe. O mir, o schau, o schau, halt ihn entfernt der Kuh, den Stier, in Leibumhüllung den schwarzgehörnten fassend, mit Arglistigkeit schlägt jen, er stürzt in das Gefäß voll Flut, o von der Meuchler wann argem Trug, red ich dir. Chorführer. Sechste Gegenstrophe. Nicht prahlen darf ich, Seherwort als kundiger zu deuten, doch wie bösem ähnlich dünkt mir das. Alle. von den orakeln wann ward ein erwünschter laut dem volk angezeigt durch unglück ja kam's die mit ergrauter kunst tönen zukunft sie bringen furcht statt der lehr cassandra siebente strophe weh mir o weh der armen schmerzliches jammerloos denn auch von mir beklag ich das gesellte weh wozu denn hieher brachtest du mich arme nun zu nichts doch als nur mit zu sterben was denn sonst chor achte strophe du von der wuth empört du von dem gott ertönst dir selbst wild melodische melodie so wie oft regsam mit unerschöpftem ton itys ach itys stets sieh die vergrämte wehklage die nachtigall umsproßt rings von leid cassandra siebente gegenstrophe weh mir o weh der hellen nachtigall wonne los denn es verliehn den wuchs ihr mit befiederung die götter und wohlleben süß und tränenlos mir aber drohn zweischneidig speer zerfleischungen chor achte gegenstrophe wo denn daher gestürmt ist dir von göttersturm die wahnhafte qual daß du mit des schrecks wildem grauen ausruf die melodie erhebst also hochgrelles tons und o woher der schwung göttlicher kunde dir zum unheil gesang cassandra neunte strophe o eh, o Paris eh, die du in Verderb die Freund entrafft, o Strom Skamandros, der Erzeuger trank, dir an den Borden einst, o für des Grams Geschick blüht ich in Pfleg empor, doch nun am Strom Kokytos und des Acherons gestaden scheint es, sing ich bald Weissagungen. Chor, zehnte Strophe. Was da so klar durchaus du in der Red enthüllt, ein Kind ja verständes wohl, doch zuckt im Innern blutiger Biss, da ich des schmerzhaften Leids wimmerndes Angstgeschrei Wunden ins Herz vernahm. Cassandra, neunte Gegenstrophe. O weh des Grauens, wie sie da versank, die Stadt so ganz, was hat der Vater vor dem Tor verbrannt, von der erlesnen Zucht grasiger Auen, doch heil hat es ihm nicht geschafft, daß nicht die Stadt erlitte, was ihr jetzt geschehn, ich aber jählings fahr ich bald ins Todesgarn. Chor, zehnte Gegenstrophe. So wie zuvor auch dies hast du in Red enthüllt, doch welch ein erzürnter Gott, so überlastvoll, stürzt dir daher und treibt zu Wehlauten helljammernder Todesqual. Möcht ich das Ziel ersehn? Cassandra, wohlan, der Spruch nicht länger aus Umschleierung soll er hervorschauen gleich der neuvermählten Braut. Nein, hell, wie hin zum Sonnenaufgang soll er nun vorbrechen stürmen, das dem Schwall des Meeres gleich auf Wog an Tagslicht voller noch gedrängtes Weh als dies. Ja, kundtun werd ich nichts mehr rätselhaft, und ihr, bezeugt mir's, wie genau der gräuelspur ich ausgewittert jener längst verschuldeten, denn dieses obdach räumet nie der grause chor einstimmig, nicht wohllautend, denn nicht tönt er heil, und voll berauscht nunmehr zu tollkühnheit entflammt, voll menschenblutes schwärmt der trupp im hause fort, schwer ausgebannt, der fluch erinnyen schwesterzug. Da tönt ihr hymnos der im palast ansässigen vom alten urgreuel, wechselnd auch verspeien sie des bruders ebett feindlich ihm, der's schändete. Nun fehlt ich oder treff ich einem schützen gleich, ich lugprophetin, türenpochende Schwärmerin, du gib mir Zeugnis und beschwör's, ich habe klar das alte Mißtun dieser Königsburg gesehn. Chorführer. Was möcht ein Eidschwur noch so fest gekräftiget für Nutz gewähren? Doch ich wundre mich, wie du jenseit des Meers Erwachsne vor Fremdzüngigen so reden kannst, als ob du selber beigewohnt. Kassandra, mich hat Apollon diesem Weissagamt bestellt. Chorführer, ward gar ein Gott auch eher von Sehnsucht angereizt? Kassandra, bis jetzo hielt mich das zu sagen Scham zurück. Chorführer, hebt doch sein Mütlein jeder, dem's zu wohl ergeht. Kassandra, ja, Ringer war er meiner Gunst nachatmend sehr. Chorführer, empfingt ihr auch des Ehelagers Vollgenuß? Kassandra, versprochen hat ich's, aber falsch dem Loxias. Chorführer, bereits von Gott entströmtem Sehergeist erfüllt? Kassandra, bereits den Bürgern offenbart ich alles weh. Chorführer, wie aber bliebst du ungestraft vom Zürnenden? Kassandra, mir glaubte niemand, nichts auch, weil ich so gefehlt. Chor, uns aber dünkt glaubwürdig dein Orakelspruch. Kassandra, ju, ju, ach, ach, o Schmerz, wie nun mich wieder grause Wut der Begeisterung umdreht im Aufruhr zügelloses Vorgesangs, ha, schauet dort sie, die dem Palast aufsitzenden Knäblein des Traums wahnhaften Dunstgebilden gleich, ja, Kinder, gleichsam abgewürgt durch Freundesarm, die Hände voll des Fleisches vom hauseignen Fraß und all des Lebens eingeweiht, o Jammerlast, schautragend dräun sie, daß der Vater kostete, darob Vergeltung, sag ich, wird aussinnen wer, ein schwacher Löwe, der im Lager träg sich wälzt, Haushüter, weh, weh, ihm, dem heimgelangten Herrn, ach, meinem, denn zu tragen ziemt des Frones Joch, und er, der Heerfürst Ilios Zertrümmerer, nicht weiß er, was der verruchten Hündin Zungenspiel erst lange red ausdehnend gleisnerisch nach Art Atas, die anschleicht, schaffen wird zu bösem Gruß, und solch beginnen wagt ein Weib, Mannsmörderin wird sie, o welch unholdes Scheusal, nenn ich sie wohl treffend, obwohl Natterin, ob Skylla wohl, die tief im Meerfels hauset, Seglervolks derb grimmvolle todesmutter die sühnlosen fluch den freunden zuschnaubt wie sie drob aufjubelte die allverwegne jauchzend als im schlachttriumph doch scheint sie fröhlich ob der beglückten wiederkehr wenn man auch diesmal glauben mir versagt was mehr sie naht die zukunft und du selbst ein zeuge bald nennst jammernd mich die allzu wahr weissagende chorführer ihn zwar thyestens feierschmaus von knabenfleisch verstand ich wohl und schaudert und mich faßt ein schreck zu sehn der wahrheit völlig nachgeähnlichtes das andre hörend irr ich außerhalb der bahn cassandra agamemnon sag ich wirst du schaun am äußersten chorführer solch einem segen schleußt den mund unselige cassandra doch kein erretter waltet ja für dieses wort chorführer nicht wenn es eintrifft aber nie geschehe das cassandra du flehst hinweg zwar aber mord bereiten die chorführer von welchem Mann wird solch ein Greuel angestellt? Cassandra, Traun sehr verfehlt ja, hast du meinen Götterspruch? Chorführer, nicht ja versteh ich, wer des Rats Vollbringer sei. Cassandra, genug doch, ist Hellenensprache dir bekannt. Chorführer, gleichwohl ja wird Orakelausspruch schwer gefasst. Cassandra, haargraun, o welche Glut, heran, da kommt sie mir, o des Wehs, Lykeia hort Apollon, o mir, o, die Löwin dort, zweifüßig, sie bei Schläferin dem Wolf, indes der Löw abwesend war, wird morden mich Elende, ja, wie Zauber mich bereitend, mengt auch meinen Lohn sie ein dem Groll, laut rühmt sie wetzend ihrem Mann das Todeserz, für meine Mitkunft sei Erwiderung der Mord, was denn zu eignem Hohngelächter trag ich dies, den hehren Stab hier und die Seherkränz am Hals, vor meiner Schicksalsstunde du, sei mir vertilgt, ihr ins Verderb hinunter, Gutes lohn ich so, sonst eine Arte, gleich wie mir, bringt Seligkeit, doch schaut, Apollon, selber nun enthüllet mich der Seherkleidung, zugesehn, ja hat er mir, wie selbst in diesem Schmucke mich verspotteten, mit Freunden Hasser ungesondert, leichtes Sinns. Dann irrt ich gleich der Land durchschweifenden Gauklerin, armselig, elend, Hunger leidend, und ertrug's. Jetzt hat der Seher, die zur Seherin erschuf, mich weggeführt in solche Todesschickungen, und statt des Altars meiner Väter harrt ein Block von meines Schlachthiebs heißem Strom, hellrot gefärbt, doch wahrlich nicht ungeehrt von Göttern sterben wir, denn kommen wird ein anderer Ehrhandhaber uns, durch Mutterblut als Sohn zu rächen Vater tot, der flüchtig umirrt, dieses Lands Auswanderer kehrt heim, dem Stammhaus solche Grausal aufzuhöhn. Ihn ruft des Vaters Hände flehn des Liegenden, warum doch zaghaft jammernd, so seufz ich empor, da nun ich einmal Ilios Bergfeste sah erdulden, was sie duldet, und der feste Volk also hinweg geschwunden nach der götter schluß wohlan ich selbst auch will getrost zum tode gehn beschwur ihn doch der götter eidschwur groß und hehr dorthin zu des hades toren wend ich meinen ruf mich treffe fleh ich wohlgezielt der opferschlag daß ohne zuckung weil das blut zu leichtem tod in bächen ausströmt dieses aug ich schließ in ruh chorführer o du so tief elendes als tief weises weib lang hast du ausgedehnet doch wenn du genau erkennst dein schicksal wie dem gottgetriebnen weihrende gleich denn trittst du herzhaft zum altar kassandra nicht ist entfliehn nicht freund in zögerung ein nutz chorführer doch hat der letzte durch die zögerung gewinn kassandra da naht die stunde wenig vorteilt mir die flucht chorführer unglücklich glaub mir bist du durch herzhaften sinn kassandra niemals erzählt man solches von glückseligen chorführer wohlan denn ruhmvoll sterben dünkt dem menschen süß kassandra weh dir o vater weh dem edlen kinderstamm sie wendet sich zum palaste chorführer was ist geschehn dir was zurück da schauderst du kassandra weh weh chorführer wem solch ein wehlaut sicher fährt dir graun ins herz kassandra mordduft enthaucht der wohnung ha bluttriefender chorführer wohl also duftet brandgeruch vom opferherd kassandra ein gleicher dunstqualm wie aus gräbern haucht hervor chorführer nicht syrer prachtduft eignest du dem hause da kassandra wohlan ich geh euch drinnen auszujammern mein schicksal und agamemnons ja genug gelebt weh freunde weh nicht beb ich angstvoll wie vor dem laub ein vogel bebt nein meines todes bringet mir dies zeugnis dar wann nun das weib statt mein des weibes liegt entseelt und statt des mißvermählten manns der mann gestürzt als gastgeschenk mir nehm ich dies die sterbende chorführer du arme schmerzhaft fühl ich dein geschick vom gott kassandra noch einmal ausspruch oder klag anheben will mir selbst ich selber dir denn fleh ich helios am letzten lichtstrahl und die meiner ehr ihr sorgt laßt ihren mördern jene feind abbüßen auch den tod der sklavin dieser leicht bezwungenen o weh des menschenwandels ist es wohlergehn ein schatten mag's umwenden doch wenn's übel geht ein feuchter schwamm hinfahrend löscht das bild hinweg und dies noch mehr denn jenes fühl ich jammervoll Chor. Nach der Wohlfahrt traun unersättliche Gier ward jedem, der lebt, nie wehrt jemand von dem Finger gezeigten Palast sie zurück, mit dem Ruf, nicht wandle herein mehr. Auch dem gab Priamos statt zum Gewinn der unsterblichen Gunst und durch Zeus ehrvoll schaut er die Heimat. Jetzt, wenn der Ahnherrn Blut büßen er soll und um jene Gestorbenen sterbend den Fluch für der anderen Mord ausdulden mit Qual, weltsterblicher rühmt doch, es wallt harmlos das Geschick ihm, hört er ein solches. Agamemnon drinnen. Weh mir, ein Mordstreich drang ins Leben mir daheim. Einer des Chors. Still, wer schreit so hell vom Mordstreich, dessen Wund ins Leben drang? Agamemnon drinnen. Weh mir, noch mehr weh, wiederum ein Todesstreich. Ein anderer des Chors. Schon der Tat Ausführung dünkt mir zeugt des Königs Wehgestöhn. Auf, gemeinsam raten, lasst uns guten Rat der Sicherheit. Ein anderer. Ich denn vor euch da spreche mein Gutachten aus, das Volk zum Haus her fodern wir mit Hilfsgeschrei. Ein anderer. Mir aber dünkt urplötzlich stürzen wir hinein und sehen die Untat frisch bezeugt vom roten Schwert. Ein anderer. Auch ich zu gleicher Meinung mich vereinigend, ich stimme, rasch gehandelt, zum Nichtzaudern drängt's. Ein anderer. Wohl schauen gilt's hier vorzuspielen, pflegt ja so der Herrscher Willkür, wer was unternimmt im Staat. Ein anderer. Wir sind ja säumig jenen, die zum nahen Ruhm das Feld beschreiten, schlummerlos ist ihre Hand. Ein anderer. Nicht weiß ich, welche Rateswort ich reden mag. Wer handelt, der hat's auch in Ratgebung voraus. Ein anderer. Auch ich bin solches Sinnes, denn schwer, mein ich, wird mit Worten der vom Tode wieder aufgeweckt. Ein anderer. Was, um das Leben hinzuziehen, stehen wir so scheu vor jenen Palastschändern dort, den Herrschenden? Ein anderer. Nein, unerträglich, nein, zum Tode gehn vielmehr, denn milder solch Verhängnis als Willkür Gewalt. Ein anderer. Wie nun, aus jenes Wehgeschreis Andeutungen weissagen gleich wir, dass der Mann sei ausgetilgt? Ein anderer. Klar wissen muß man, ehe drob man reden darf, mutmaßen ja ist klarem Wissen weit entfernt. Ein anderer. Dies gut zu heißen drängt mich allerseits ein Mehr, daß wir genau sehen, wie mit Atreus Sohn es steht. Klytämnestra, Chor. Klytämnestra. Nach vielem neulich zeitgemäß Gesprochenem das Gegenteil zu reden, nicht erröt ich des. Wie soll man Hassern Hass entgegnend, die als Freund erscheinen, sonst wohl zum Verderb ein Jägergarn aufstellen, einen Zaun zu hoch dem Übersprung? Mir ist der längst nicht unvorherbedachte Kampf des alten Grolls gekommen, spät zwar, aber doch. Da steh ich, wo er sank, ob ausgeübter Tat. Also vollzog ich's, was ich nicht ableugnen will, das nicht zu fliehen, nicht abzuwehren, war sein Los. Endloses Fanggewebe wie ein Fischernetz schling ich umher ihm, reiches Prunkgewand des Leids. Dann schlag ich zweimal und in zwei Wehrufungen erschlaffen seine Glieder und dem Liegenden den dritten Schlag noch füg ich zu, des Hades dort, des toten Bergers unterhalb, willkommne Gunst. Also entwirkt er seinen Geist im Niedersturz, und wie er rasches Todesblut aussprudelte, traf er mit dunkler Sprenge mich mordrotes Taus, mich frohe, traun nicht minder ob von zeus erguß erglänzt ein saatfeld wann die blüte frucht gebiert bei solchem ausgang ihr des volks ehrwürdigste freut euch wenn freud ihr fühlet ich frohlocke laut und wär's der ordnung trank zu sprengen wem der stab hier würd es recht sein ja mit vollem recht fürwahr da so den becher fluchgemischtes wehs im haus er vollgeschenkt hat leert er selbst ihn heimgelangt chorführer wir staunen ob der frechen zung unbändigkeit da solch ein wort vom manne hochmuthsvoll du rühmst klytämnestra versucht mich immer als ein weib voll unbedacht dennoch mit unerschrocknem muth zu kundigen red ich und ob du loben mich ob tadeln willst gleichviel da liegt er agamemnon mein gemahl dem tode nun durch diese rechte hand gestreckt ein werk der braven meisterin also geschah's chor erste strophe was für ein gift o weib ob von der erd eßbarem wuchs ob trank aus dem gesümpf des meers hast du hinabgeschluckt daß so in wut du kamst und in den fluch des volks schändetest du mordetest du flieh aus der stadt verbannt haß und greuel den bürgern klytämnestra du nun erkennst ferne stadtverbannung mir und bürgerhaß zu tragen und den fluch des volks dagegen gar nichts diesem mann anschuldigend der sonder anstand gleich als würd ein lamm gewürgt da reichlich wollvieh durch die auen herwimmelte geopfert seine tochter mir die teuerste frucht der wehn zur hemmung rascher stürm aus thrakia nicht den vom land hier wegzubannen ziemte dir zum lohn des greuels aber hörst du meine tat gleich bist ein strenger richter du dir sag ich denn auf solche drohung daß ich vorbereitet bin du sollst wenn gleich so deine hand obsiegt von mir herr sein doch wenn das gegenteil vollführ dein gott traun spät gewitzigt lernest du besonnenheit chor erste gegenstrophe o wie das herz dir schwillt trotziges sinns tönest du gleich wie als triefender mord gelang raset der geist in grimm doch o der fleck des bluts ober dem aug er fleckt nicht ungestraft nein dir gebührt noch das der freund entblößt schlag mit schlage du büßest klytämnestra wohlan du hörst auch meines schwurs beteuerung bei dike die gerecht mein kind bei ates und erinnys obhut denen ihn ich schlachtete nicht hier in grauen gemächer hoff ich einzugehen solange feuer noch entflammt aus meinem herd ägisthos wie bis jetzo freundlich mir gesinnt der ist ein schild uns traun nicht klein der zuversicht da liegt er dieses weibes ehrbesudeler sühnung der kryseiden dort vor ilios und sie die speergefangne zeichenschauerin und bettgenossin jenem die weissagende getreue gattin die des schiffes plankenbord mit ihm geteilt straflos jedoch nicht taten sie's so liegt ja er und jene, die nach Schwanenart zum letztenmal anstimmte Todesklageton, liegt sein gesellt Herzliebchen, aber mir gewährt ihr Ruhn ein leckres Beigericht zum Wonneschmaus. Chor, zweite Strophe. Ach, dass in Eil an jetzt nicht mit zu dauerndem Schmerz und Lager des Siechtums die Myrrha herschreit und uns auf ewig bring unerwecklichen Schlaf, da geistlos lieget der Hort, so mild gesinnt, der vieles Leid überstand weibeshalb und vom Weib ausgetilgt entschwand. Einzelstrophe. Jo, absinnige Helena, du ein Weib, so viel, gar viel, hast Seelen verderbt, du vor Troja, die erhabenste jetzt, die im Ruhm blüht, entpflücktest du für alte Blutschuld. Ha, wie war im Hause dann Hader, wie stark zwängend Leid des Manns da? Klytämnestra, nicht wolle des Tods Schicksal dir erflehn, durch solches gebeugt, noch auf Helena wende den Grimm, als sei Volksmörderin sie, als hab ein Weib viele Seelen vom Danaervolk sie verderbt und äußersten Jammer bereitet. Chor. Zweite Gegenstrophe. Dämon, wie schwer ins Haus stürzest du ein zu dem doppeln Tantalos Abstamm und regst von zwei Weibern gleich beseelte Heftigkeit auf, die das Herz mir annagt. Ihm auf gestreckten Leib ein grauser Leichenrab hingestellt sonder Fug, tönst du laut Jubelton mit Stolz. Klytämnestra, nun sprach dein Mund wahrhaftigen Sinn, da den Unhold ihn des Geschlechts Dämon du anriefst, durch den ja erwächst blutleckende Gier aus dem Inneren auf, kaum stockte das Blut des gealteten Wehs und es trieft neu. Chor, dritte Strophe. Groß in dem Haus all hier Traun ist, den du rufst, der erboste Dämon, o schrecklicher Ruf des Fluchschicksals, das tobt unersättlich, o weh, jo, durch Rat des Zeus, der alles fügt, der alles schafft, was hat der Mensch, das ohne Zeus vollbracht wird, was trifft uns ungewirkt von Göttern, jo, jo, Fürst, herrlicher Fürst, wie wein ich um dich, aus liebender Seele, was sag ich, du liegst in der Spinn Umgarnungen da, durch frevelen Mord ausatmend den Geist, weh, weh mir, solch Rubet nicht des edlen Wert, es bezwang dich Truggewalt mit zweischneidiger Wehr der Mordhand. Klytämnestra. Laut rufst du, es sei dies Werk hier mein, nicht sage dazu, die Vermählete sei Agamemnons ich, an Gestalt nur gleich des gestorbenen Weib, hat sein altgrimmiger Strafdämon, weil Atreus bot den entsetzlichen Schmaus, ihm Rache gezahlt und den Mann für die Knaben geopfert. Chor, dritte Gegenstrophe, dass du der Schuld nicht teilhast hier an dem Mord, o wer stellt ein Zeugnis, wo, wo, ja vom Vater her Beistand war etwa der Dämon, gewaltig ja wird fortgedrängt durch anverwandten Bluterguss der dunkle Ares, bis dereinst im fortgehn den kindfresser mit graun er anstarrt jo jo fürst herrlicher fürst wie wein ich um dich aus liebender seele was sag ich du liegst in der spinn umgarnungen da durch frevelen mord ausathmend den geist weh weh mir solch ruhbett nicht des edlen werth es bezwang dich truggewalt mit zweischneidiger wehr der mordhand klytämnestra nicht unwerth mein ich des edlen doch kam jenem der tod denn hat nicht er heimliches unheil in die wohnung geführt ja meinem von ihm aufsprossendem kind iphigeneia o die arm unwürdiges tat er des würdig belohnt auch im hades bezirk nicht prahl er einher da des schwerts einhieb mit dem tod ihm gezahlt was er mißtat chor vierte strophe in zweifelmuth schwank ich irr und rathlos welcherlei wegs die sorgfalt ich wend erfindsam da ein das haus stürzt mich schreckt des platzregens hauserschütterndes gekrach mit blutguß denn ausgetropft hat's ihr racheschwert zu andern grautaten wetzt an anderm wetzgestein die myrrha einzelstrophe jo ehrt ehrt o bargest du mich eh jenen ich sah in dem silbernen raum des geschirrs an der erde gelagert wer begräbt ihn nun wer beklagt ihn ha solches zu tun wagst du die erschlug den gemahl dein selbst du wagst um den geist wehklag und frech ungünstige gunst für des ruhms hochtat zu erwidern einzelstrophe wer denn am grabe des göttlichen mannes schwingt hoch mit tränenguß ein loblied von wahrheitstrieb das herz begeistert klytämnestra nicht dir steht an die besorgung des zu erwähnen durch uns hinsank er und starb auch bestatten wir ihn nicht mit der wehklag aus den wohnungen hier doch iphigeneia mit freudigem sinn wie der tochter geziemt sie begegnet dem vater am reißenden strom des furcht weh halt und empfängt ihn mit kuß und umarmung chor beschimpfung folgt hier anstatt beschimpfung schwer ist erkämpft der ausgang den raffer rafft's fort es büßt der mörder so bleibt's dieweil bleibt der ewig walter zeus das fühlt wer ausübte solch gesetz gilt wer hat den mord wohl leicht vom haus ausgebannt er klebt leimfest dem stammverband an klytämnestra ein traf er auf den wahrhaft des geschicks ausspruch ich nun will sei es dem dämon des pleistenes stamms hochheilig gelobt gern dulden allhier schwer lastendes auch nur mög er fortan weggehn aus dem haus und ein andres geschlecht aufreiben durch mord hinmordender hand der besitzungen sei nur ein mäßiges teil mir alles genug wenn des wechselgemords wahnsinn aus dem haus ich hinweghob aegisthos chor klytämnestra aegisthos mit bewaffneten o heitrer lichtglanz dieses tags der rache trug wohl sag ich jetzo daß des menschen züchtiger die götter hochher missetat der erde schaun nun ich im leibrock den gewebt erinnen gesehn den mann daliegen ha zur wonne mir der was des vaters hand gefrevelt abgebüßt denn dieser landobwalter atreus vater des hat meinen vater thyestes daß ihr's klar vernehmt den eignen bruder hadernd um die gewalt des reichs hinausgestoßen fern aus stadt und wohnungen als heimgekehrt dann schutz er sucht am hausaltar der jammervolle thyestes fand er sicherheit daß nicht gemordet vater grund errötete selbst dort. Ja, gast er eifrig mehr denn liebevoll, bot des verruchter Vater Atreus meinem dar, mit Freudenopfern solchen Tag verherrlichend zum Schein, und fest Schmaus tischt er auf von Kinderfleisch. Doch erst die Plattfüß und der Händ Auszackungen verbarg er abwärts einem Kästlein eingelegt. Sofort zum Unkennbaren langt er unbewußt und schlingt den Fraß Unsegen, wie du schaust, dem Stamm. Drauf, als er wahrnahm seiner Tat Ruchlosigkeit, wehklagt er, dann hinfallend wirkt er aus den Mord und ruft auf Pelops Kinder schweres Leid herab, dem entweihten Gasttisch fluchend, voll gerechten Fluch, das so verderbe ganz der Stamm des Pleistenes. Deswegen magst du den gestreckt dort liegen sehn, und ich mit Fug bin dieses Mords Anzetteler, denn mich, den dritten, nach den zweien Unglücklichen, vertrieb er samt dem Vater als ein Windelkind, doch als Erwachsener ward ich von Dike heimgeführt, und diesem Manne stellt ich schon ausheimisch nach, da ganz die Anlag ich entwarf des schlimmen Trugs. So dünket herrlich, gleich hinweg zu sterben mir, nun ich geschaut, wie jenen Dikes Garn umschlang. Chorführer. Aigisthos, trotz bei Missetaten preis ich nicht. Du sagst, den Mann da habest du erlegt mit Fleiß und angestiftet du allein den Jammertod. Nie, sag ich, werd im Gericht entgehn dein Haupt des Volks ringsher geschwungenem Fluch, vernimm's der Steinigung. Aigisthos. Mit solchem Worte drohest du am unteren Schiffsruder Machtgebietern hier auf der Steuerbank? Erfahr als Greis denn, daß zu lernen lästig ist, in solchem Alter weise sein, nach wahrem Spruch. Doch auch dem Greistum werden Band und hungerndes Elend zur Weisheitslehre gar ausbündige Wahrsager Ärzte. Nicht, denn siehst du, sehend dies, zum Stachel ja nicht lecke, Schaden bringt's und Schmerz. Chorführer. Weibling, du diesem, der vom Kampf jüngst wiederkam, Haushüter, hast des Mannes Bett geschändet und dem Mann, dem Feldherrn, ausgedacht, dies Todeslos? Aigisthos. Auch diese Red ist dir des Heulens Urbeginn, uneins mit Orpheus Zunge, tönt die deinige, denn jener zog einst alles fort mit wonneton, du, sanfte selbst aufregend durch anbellungen, wirst fortgezogen, bis der zwang dich zahmer macht. Chorführer. Wie wolltest du mir Herrscher sein in Argos Volk, der nicht einmal, da dem du ausgedacht sein Los, dies Werk du wagtest abzutun mit eigner Hand? Aigisthos, des Trugs Beschnellung war dem Weibe ja gemäß, ich schien verdächtig, Feind fürwahr aus alter Zeit, mit dieses Mannes reichem Schatz versuch ich nun der Bürgerherrschaft, und den nicht gutwilligen spann ich in Notzwang, als ein nicht gleichziehendes Gerst keckes Rösslein, doch unholder Dunkelheit gesellter Hunger soll gesänftigt bald ihn sehn. Chorführer. Warum denn hast du diesen Mann, feigherziger, nicht selbst du hingemordet? Nein, ein männlich Weib des Landes Schandfleck und der Landschutzgötter ihn erlegt. Orestes, schauet wohl noch Tageslicht, auf das er heimwärtskehrend mit huldreichem Glück ausüb an beiden diesen Allgewalt und Mord. Aigisthos. Nun, da solche Tat du denkest und bekennst, bald wirst du sehn, auf wohlan, du werte Kriegsschar, nicht entfernt mehr ist das Werk, auf wohlan, das Schwert am Hefte halt ein jeder flugs bereit. Chorführer. Wohl, auch ich, die Hand am Hefte, steh ich ohne Scheu dem Tod. Aigisthos, gelte dies dein Wort vom Tode, dieser Fall ist unser Wunsch. Klytämnestra, nicht doch, liebster du der Männer, lass uns fügen weh zum weh, auch nur dieses abzumähen ist reiche Unglücksernte schon, o des Jammers herrscht genug hier, nicht mit Blut sein wir befleckt, wandelt, o ihr Greise, dorthin, wo ihr wohnt, eh euer Geschick euch erhascht, der Zeit uns fügend, mussten tun wir, was geschehn, wäre wo Bedarf des Elends des genug, wohl hätten wir von des Dämons schwerem Ingrim jammervoll gezüchtiget. Also schließt das Wort des Weibes, wenn man will, gelehrig sein. Aigisthos. Doch dass jene mir mit frechem Zungentrotz also sich blähn, dass sie ausspeien solche Worte, pochend auf des Dämons Gunst und bescheidnes Sinns ermangeln, bringt dem Machtgebieter Schmach. Chorführer. Nicht Argeiern ziemte das wohl, schmeicheln einem schlechten Mann. Aigisthos. Aber wacht, ein Tag der Zukunft gönnt mir einzuholen dich. Chorführer. Nie, wofern ein Gott Orestes Gang zur Heimkehr lenken wird. Aigisthos. Ja, ich weiß, verbannte Männer weiden sich mit Hoffnungen. Chorführer. Schalte, mäste dich, besudle Fug und Recht, noch steht es frei. Aigisthos. Wisse, mir bezahlen sollst du dieses albern Tuns Ersatz. Chorführer. Prahle nur getrost, ein Haushahn, welcher strotzt der Henne nah. Klytämnestra. Achte nicht so hoch des eiteln Wortgebelles, ich und du, ordnen wir vereint als herrscher dieses hauses stand zum wohl